hinterher bis über den Wolken. Und wär so gern bei dir. Irgendwo Vakanz weit oben fliegst du durch die Nacht. Ich denk an dich, liege lang noch wach. Dann geb ich dir ein Zeichen, dass nur wir verstehen. Wenn die Wunderkerzen brennen und die Sterne schlafen gehen, wird ich liebe dich, mein Engel, riesengroß am Himmel stehen. Wenn die Wunderkerzen brennen, schreiben sie, ich liebe dich. Und das wird für immer am Himmel stehen. Ich nehm den allernächsten Flieger und flieg dir hinterher, ganz egal wo, steh ich vor deiner Tür. Ich hab dich gesucht und ich hab dich gefunden. Jetzt weiß ich, wo du bist. Alles wird gut, so wie es ist. Dann geb ich dir ein Zeichen, dass nur wir verstehen. Wenn die Wunderkerzen brennen und die Sterne schlafen gehen, wird ich liebe dich, mein Engel, riesengroß am Himmel stehen.